gute alte Schwiegermama. Hey, Schwiegermama, hey, Schwiegermama. Eine Trikot, Trikot, Trikot, Trikot, Halliatte an. Hey, Zwiebelrote, Sohlen, keinen Abstand dran. Musketier sind Lustge Brüder, haben hohen Mut. Singen lauter Lustge Lieder, sind den kleinen Mädels gar so gut. Singen lauter Lustge Lieder, sind den kleinen Mädels gar so gut. Allerschönste Kind, was man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Sie war das allerschönste Kind, was man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen.